Anlässlich des 75. Geburtstages des Feldherrn Kim Jong-il organisierte der Generalverband der China-Koreaner verschiedene Gedenkveranstaltungen. An den Feierlichkeiten nahmen die Vorsitzende Choi Eun-bo und Funktionäre des Generalverbandes, die Vertreter seiner Unterorganisationen, die Mitglieder des Vereins der koreanischen Unternehmer in China und des Vereins der koreanischen Jugend in China, die in der Stadt Shenyang ansässigen Bürger der TVERK, der Generalkonsul der TVERK in Shenyang und seine Mitarbeiter sowie die Angehörigen der in China tätigen koreanischen Firmen teil. Eingeladen wurden dazu der Leiter der Veteranen-Vortragsgruppe der chinesischen Volksfreiwilligen, die China-Koreaner verschiedener Kreise und Schichten, die Persönlichkeiten der Provinz Liaoning und der Stadt Shenyang. Am 15. Februar gab es in der chinesischen Stadt Shenyang die zentrale Gedenkveranstaltung des Generalverbandes der China-Koreaner zum Tag des leuchtenden Sterns. Der Referent unterstrich, dass der Generalissimus Kim Jong-il jahrzehntelang die Revolution und den Aufbau zum Sieg geführt und sich somit um Vaterland, Volk, Epoche und Geschichte unvergängliche Verdienste erworben habe. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen. Danach sahen sich die Teilnehmer einen koreanischen Film, in dem gezeigt wird, dass Kim Jong-un als Führer der Partei des Staates und der Armee für ein reiches und glückliches Leben des Volkes unermüdlich arbeitet. Anschließend wurden künstlerische Programme vorgeführt und gab es ein Festessen. Zuvor am 14. Februar fand eine Ausstellung der Fotos und Bücher zum Tag des leuchtenden Sterns statt. Die Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner veranstaltete am 12. Februar ein Seminar über die Verdienste von Kim Jong-il um die Wiedervereinigung Koreas und die Auslandskoreanerbewegung.